Anlässlich des 70. Gründungstages der Kim Il-sung-Universität brachte die russische Internetzeitschrift Rimchichi am 30. September einen Sonderbeitrag. Es standen darin ein Foto von der Bronzestatue des Genossen Kim Jong-il in der Kim Il-sung-Universität und ein Artikel mit dem Titel »Der höchste Tempel der koreanischen Wissenschaft und Bildung«.